Die 19. Pyongyang Internationale Frühjahrsmesse findet vom 23. bis 26. Mai in der Ausstellung über die drei Revolutionen in Pyongyang statt. Daran nehmen teil über 220 Firmen aus vielen Ländern wie der TVRK, Neuseeland, Deutschland, Russland, Rumänien, Malaysia, der Mongolei, Singapur, China, Kambodscha, Thailand, Australien, Iran, Italien, Indonesien, Vietnam, Kuba und Taipei von China. Dort werden die Exponate, die in verschiedenen Industriebereichen wie für Elektronengeräte, Maschinen, Metallurgie, Baumaterialien, Transport, Lebensmittel und Gebrauchsgüter und weitere mithilfe der neuen Wissenschaften und Technik produziert sind, zur Schau gestellt.